lieber kleiner Eintänzer, sei doch heute mein Tänzer, denn es tanzt doch kein Tänzer so gut wie du. Willst du einen neuen Schritt machen, werde ich ihn mitmachen. Und die ganze Tanzkapelle schaut begeistert zu. Lieber kleiner Eintänzer, sei doch heute mein Tänzer, denn es ist doch kein Tänzer solch Kavalier. Wundervoll und flott tanzt du, wie ein junger Gott tanzt du. Lieber kleiner Eintänzer, tanz nur mit mir.